Euer Herr kennt euch sehr wohl. Wenn er will, erbarmt er sich eurer, oder wenn er will, straft er euch. Und wir haben dich nicht als Sachwalter über sie gesandt.